And good morning. Yes, we are back. We are not quitting. Guten Morgen. Ja, wir sind wieder da und hören nicht auf. Do you know, it is so important to really understand that we love people and we preach the gospel, but we respect people's choice. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir Menschen lieben und das Evangelium predigen, aber die Entscheidung der Menschen respektieren. And then Jesus says in verse 22. Dann sagt Jesus in Vers 22: If I had not come and spoken these things to the unbelieving world, they would not feel the guilt of their sin. Wenn ich nicht gekommen wäre und diese Dinge der ungläubigen Welt gesagt hätte, würden sie die Schuld ihrer Sünde nicht fühlen. But now their sin is left uncovered. Aber jetzt wird ihre Sünde aufgedeckt bleiben. You see, it is important for us always to preach the gospel, and I'll tell you why. Es ist wichtig, dass wir immer das Evangelium predigen, und ich sage dir warum. Because the Bible says that Jesus, he clearly came to share the gospel, and this uncovered things. Denn die Bibel sagt, dass Jesus kam, um klar das Evangelium zu predigen, und das hat Sachen aufgedeckt. You know, many people, they don't even know that they don't have peace with God. They hope that at the end of their life, God will somehow be gracious. Viele Leute wissen gar nicht, dass sie nicht mit Gott im Frieden sind. Sie hoffen einfach, dass Gott am Ende ihres Lebens irgendwie gnädig sein wird. You know, and this is very important that as we preach the gospel, we have to show people, look, the truth is, you're not reconciled to God. Es ist sehr wichtig, wenn wir das Evangelium predigen, den Leuten aufzuzeigen, dass sie nicht mit Gott versöhnt sind. You know, and many of those will understand this and they will be reconciled with God, but then many of them will not accept it. Viele von ihnen werden das verstehen und annehmen und sich mit Gott versöhnen lassen, aber viele von ihnen werden das nicht tun. But you know, Jesus did it just like this. He modeled this for us. Jesus sagte das nicht einfach nur, sondern er lebte es uns vor. And when the unbelieving world does feel the guilt of the sin, und wenn die ungläubige Welt die Schuld ihrer Sünde spürt, we must never try to comfort them. Dürfen wir niemals versuchen, sie zu trösten. But we must clearly give them the solution. The solution is the cross. Sondern wir müssen ihnen eine klare Lösung anbieten, und die Lösung ist das Kreuz. You know, I think this is a mistake that has been made many times. Ich glaube, dieser Fehler wurde oft gemacht. You know, and I've seen this unfortunately many times in the church. Und ich habe das leider oft in der Gemeinde gesehen. You know, when people actually feel the guilt of their sin, wenn Menschen tatsächlich die Schuld ihrer Sünde fühlen, when their conscience convicts them, wenn ihr Gewissen sie überführt, some well-meaning preacher quotes Romans chapter 8 verse 1 to them. Dann zitiert ihnen ein gutmeinender Prediger Römer 8 Vers 1. Ah, don't worry, brother, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Just reject these feelings of guilt. Ach, Bruder, mach dir keine Sorgen, denn es gibt daher keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Weise diese Schuldgefühle einfach ab. But you know, Jesus didn't do that. Aber Jesus hat es nicht gemacht. You know, guilt is supposed to be felt when people live in sin. Schuld sollte empfunden werden, wenn Menschen in Sünde leben. The problem is that religion will keep you in that guilt and in the shame. Das Problem ist, dass Religion dich in dieser Schuld und Scham festhalten wird. That's the wrong part. Das ist das Falsche. The right part is that people realize that the sin is supposed to come with guilt and shame, and Jesus is the solution. Das Richtige ist, dass Leute merken, dass mit Sünde Schuld und Scham kommen sollte und dass Jesus die Lösung ist. Once we bring the solution, the guilt and the shame of sin is dealt with once and for all. Wir bringen die Lösung, dass am Kreuz ein für alle Mal mit Schuld und Scham abgerechnet wurde. If anyone hates me, they hate my Father also. So Jesus again says, look, it's not even about me, it's about my Father. Wenn jemand mich hasst, hasst er auch meinen Vater. Erneut sagt Jesus, es geht nicht um mich, sondern um meinen Vater. You see, because Jesus and the Father were one, Jesus knew they didn't reject me, they rejected my Father. Da Jesus und der Vater eins waren, wusste er, dass sie nicht ihn, sondern seinen Vater ablehnten. Remember what happened in the Old Testament, in the book of Samuel? Erinnerst du dich, was im Alten Testament im Buch Samuel geschah? Here's what happened. Es war Folgendes. That they wanted a king, but God didn't want them to have a king. Das Volk Israel wollte einen König, aber Gott jedoch nicht. And the prophet of Samuel was very upset by that. Der Prophet Samuel war sehr verärgert über ihren Wunsch. They thought they rejected him. Er dachte dann, dass sie ihn ablehnten. But what did Jesus tell him? Aber was sagte Gott zu ihm? God told him. Gott sagte, God said, look, they didn't reject you, they rejected me. Sie haben nicht dich, sondern mich abgelehnt. And remember, when you preach the gospel and people reject you, don't think they're rejecting you. At the end of the day, they're rejecting the Father. Also denk daran, wenn du das Evangelium predigst und abgelehnt wirst, dass sie am Ende des Tages nicht dich, sondern den Vater abgelehnt haben. So Jesus said that. So hat Jesus es gesagt. But look at this. Doch schau mal. Then he says in verse 24, if I had not performed miracles in the presence like no one else has done. Dann sagt er in Vers 24, wenn ich nicht in ihrer Gegenwart Wunder getan hätte, wie es kein anderer getan hat, they would not feel the guilt of the sin. Würden sie die Schuld ihrer Sünden nicht spüren. But now they have seen and hated both me and my father. Aber jetzt haben sie uns beide, mich und meinen Vater, gesehen und gehasst. You know, here we see another expression that the gospel cannot be preached without signs, wonders and miracles. Hier sehen wir einen weiteren Ausdruck dafür, dass das Evangelium nicht ohne Zeichen und Wunder gepredigt werden darf. Look at what Jesus said. Schau, was Jesus sagt. He said, if I wouldn't have done this miracle, then they would not even have felt the guilt for their sin. Wenn ich die Wunder nicht getan hätte, würden sie nicht mal die Schuld für ihre Sünden spüren. What does it mean? Was bedeutet das? You know, as we study these three expressions, signs, wonders and miracles in the, throughout the Bible, wenn wir die drei Begriffe Zeichen, Wunder und Wundertaten in der Bibel studieren, which actually is used many, many times, die in der Tat sehr häufig verwendet werden, you know, as we study it, we see that it always has to do with the preaching of the gospel. Sehen wir, dass sie immer im Zusammenhang mit dem Predigen des Evangeliums gebraucht werden. It authenticates that the gospel is true. Sie bestätigen, dass das Evangelium wahr ist. So you come and tell a sinner that he's not reconciled with God, but he needs to be reconciled. Du sagst einem Sünder also, dass er nicht mit Gott versöhnt ist, aber mit ihm versöhnt werden muss. But you see, the truth is, the sinner doesn't feel guilty for his sin because it's become natural to him. Der Sünder fühlt sich aber nicht mal schuldig für seine Sünden, weil sie für ihn ganz normal geworden sind. Jesus literally said they wouldn't have felt guilty of the sins if I would not have performed the miracle. Jesus sagte, sie hätten sich aufgrund ihrer Sünden gar nicht schuldig gefühlt, wenn ich nicht die Wunder getan hätte. But because of the supernatural, they realized that this man is truly sent from God. Oh my goodness, he's right, we are wrong. Aber durch das Übernatürliche wurde ihnen bewusst, dieser Mann ist wirklich von Gott gesandt. Meine Güte, er hat Recht und wir sind ihm Unrecht. There has to come a deep cry from our hearts again. Tief aus unseren Herzen muss also wieder ein Schrei kommen. That the signs and wonders and miracles are part of our preaching of the gospel. Dass Zeichen und Wunder wieder Teil des Predigens des Evangeliums sind. And as we do this, und wenn wir das tun, people realize that we are authentically sent by God and they are sinners who need salvation. Werden die Leute merken, dass wir wirklich von Gott gesandt sind und dass sie Sünde sind, die Errettung brauchen. May the church rise up and walk in the supernatural naturally. Möge die Gemeinde sich erheben und ganz natürlich im Übernatürlichen leben. See you tomorrow. Bis morgen.